Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Heute werden wir über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Ein Thema, das viele Muslime vernachlässigen. Ein Thema oder Punkte, die jeder Muslim wissen sollte, auf die er aufpassen sollte. Das sind 7 große Sünden, die dich auslöschen, die dich vernichten. 7 Sünden, die deine Religion vernichten oder vernichten können. Die dich auslöschen können von Person, deine Religion, dein Selbst, deine Seele, subhanallah. Diese Sünden werden Mubiqat genannt. Vernichtende, zerstörende, auslöschende Sünden, subhanallah. Denn sie vernichten eine Person, sie vernichten deine Religion oder sie vernichten mindestens dein Inneres, subhanallah. Was sind diese 7 Kategorien? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt es im Hadith, indem er sagt: "Ijtanibu sab' al-mubiqat." Er sagte: "Haltet euch von den 7 vernichtenden oder zerstörenden fern." Sie sagten: "Ja Allah, ja Rasulullah, was sind diese 7 vernichtenden?" Dann sagt er: "Ash-Shirk als erstes." Shirk, etwas Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt. Und wir kennen das alles und diese Sache ist eigentlich klar. Wer Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt und so stirbt mit dem Glauben daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Kind hat, einen Partner hat, einen Gesellen hat, dass Allah nicht ein einziges, sondern mehreres, 1000 Götter gibt. Wer so stirbt, dessen Ende wird sehr schlimm sein. Der wird nicht mit den Muslimen sein. Deswegen, das Erste und das Schlimmste, was ein Muslim machen kann oder was ein Mensch machen kann, ist Ash-Shirk. Das ist das schlimmste Unrecht, wie Luqman zu seinem Sohn sagt: "Inna ash-shirka la dhulmun 'azim." Das Schirk, die Beigesellung zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass du Allah etwas beigesellst, ist das größte Unrecht, das du tun kannst. Deswegen immer diese Frage: Ja, was ist mit einer Person, der nicht Muslim ist, aber richtig guter Mensch ist und der macht alles gut und der macht nie etwas Schlechtes und der hilft allen Leuten? Doch, der macht eine Sache schlecht. Und zwar das schlimmste Unrecht, das man tun kann. Und das ist Ash-Shirk. Subhanallah. Dass du sagst: "Nee, Allah hat mir das nicht gegeben. Sondern der und der hat mir es gegeben. Oder ich habe es von mir selber mal gemacht." Egal wie gut du bist, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala leugnest und sagst: "Nö, das alles ist einfach durch Zufall passiert. Alles, was ich habe und kann ich von mir selber. Oder das habe ich von dem und dem." Und du leugnest Allah subhanahu wa ta'ala, oder du schreibst Allah subhanahu wa ta'ala ein Kind oder einen Partner zu, dann ist das Schirk. Und das ist das größte Unrecht, das du gegenüber Allah tun kannst. Subhanallah. Wie wenn dich deine Mutter auf die Welt gebracht hat und du sagst: "Du bist nicht meine Mutter, sondern die ist meine Mutter." Nimmst eine andere Person. Das ist doch sehr verletzend. Oder du sagst zu deinem Vater: "Nee, du bist nicht mein Vater. Ich bin selber auf die Welt gekommen, einfach so." Das würde jeder sagen, das ist doch irrsinnig. Ja, genauso irrsinnig ist diese Sache, wenn man das nur verstehen würde. Subhanallah. Die zweite Sache, meine lieben Geschwister, direkt nach Schirk sagt er Zauberei. Subhanallah. As-Sihr. Zauberei. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith: "Wer sich einem Zauberer nähert, um ihm etwas zu fragen, dessen Gebete werden 40 Tage nicht angenommen und er muss trotzdem beten." Und das ist nur, er nähert sich dem Zauberer, er möchte etwas fragen. In einem anderen Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Wer einem Zauberer glaubt, faqad kafara bima unzila Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Der hat Unglaube begangen gegenüber dem, womit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Das heißt, du bist aus der Religion raus. Subhanallah. Was ist denn mit demjenigen, der Zauberei macht? Subhanallah. Was ist mit demjenigen, der Zauberei macht? Und Leute, die sich auskennen, die wissen, dass jemand, der Zauberer werden will. Wir sprechen nicht über Tricks, wir sprechen über richtige Magie. Gibt es sowas? Ja, wir glauben daran. Aber bei uns sagen wir, dass das verboten ist. Denn das führt nur zu Schaden. Und wie man ein Zauberer wird, ja, subhanallah, die Leute, die sich auskennen, wissen, dass dazu gehört, dass man Allah verleugnet. Ja, dass man schlimme Sachen mit dem Koran macht. Schlimme Sachen über die Propheten sagt, über Allah sagt. Ja, bis dann er die Fähigkeit sozusagen davor bekommt. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Könnte den einen oder anderen irritieren, deswegen Zauberei. Also sich dem Zauberer zu nähern, ist schon schlimm. 40 Tage werden deine Gebete nicht angenommen. Du musst trotzdem beten. Wenn du an ihn glaubst, dann musst du nochmal die Schahade sprechen. Und wenn du selber Zauberer bist, was ist dann? Subhanallah. Zerstört dich, vernichtet dich. Subhanallah. Die dritte Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ist Al-Qatl. Ja? Und er sagt hier Mord eigentlich. Ja? Dass du jemanden tötest, ja? Wovor du kein Recht hattest. Weil es kann ja passieren, dass du jemanden unabsichtlich tötest. Ja? Das zählt nicht darunter. Oder wenn du im Kampf bist und man kämpft gegeneinander und tötet, ja? Das zählt nicht darunter. Sondern du mordest. Wir kennen das im Deutschen aus dem Sport. Morden, also, ja, das ist nicht erlaubt. Das ist verboten im Islam, subhanallah. Und wenn du das machst, dann zerstört es dich. Ja, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ein Gläubiger oder ein Muslim ist so lange in der erlebt in der Schönheit der Religion, in der Weitheit, ihm geht's gut und der Freude der Religion, bis er ein unschuldiges Blut vergießt, subhanallah. Bis er unschuldiges Blut vergießt, dann wird ihm das Leben eng, seine Brust wird eng, er kann nicht mehr leben. Diese Sünde zerstört sein Leben, subhanallah. Das muss nicht heißen, dass das ihn aus der Religion rausschmeißt, aber das zerstört ihn. Subhanallah. Deswegen haltet euch davon fern. Jetzt könnten wir sagen, ja, der eine oder andere, ja, aber hier gibt es das ja sowas nicht. Hier in Deutschland haben wir sowas nicht. Doch, sowas kann es auch geben. Diese Sachen, was als Ehrenmorde gesagt werden. Sowas gibt es im Islam nicht. Der Prophet hat das verboten. Der Islam verbietet sowas. Es gibt keine Ehre im Mord. Wo hat man sowas gehört, dass man Ehre hat, wenn man mordet? Subhanallah. Diese Sache wird zwar unterschwellig immer den Muslimen zugespielt und gesagt, ja, bei den Muslimen ist das Ehre, wenn man jemanden tötet. Nein, es ist, ihr seht, es ist eine vernichtende, zerstörende Sünde. Das ist nicht erlaubt in unserer Religion. Egal durch was es ist, morden, ja, jemand Unschuldiges töten, es ist nicht gestattet in unserer Religion. Subhanallah. Und das ist eine Sünde. Eine große Sünde gehört zu den sieben großen vernichtenden Sünden. Subhanallah. Und das sollte jemand beachten, ja, bevor er über etwas spricht, wovor er keine Ahnung hat. Und wir sollten uns davor bewahren. Und wenn du so einer bist, der dazu neigt, ja, falls deine Schwester so etwas tut oder deine Tochter so etwas tun sollte und du meintest, du rettest deine Familienehre, in Anführungszeichen, indem du irgendjemanden tötest, dann denke an diese Worte. Denke daran, dass es eine vernichtende Sünde ist, die dich zerstören wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren. Tayyib, was ist die vierte? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Aklur Riba. Das Nehmen von Zinsen. Aber er sagt wörtlich, das Essen von Zinsen. Subhanallah. Zinsen ist so ein Thema heutzutage. Die Leute sagen, Zinsen okay, aber Schweinefleisch nein. Subhanallah. Sie sagen, Zinsen ist doch nicht so schlimm. Subhanallah. 1 Cent Zinsen zu nehmen, ist schlimmer, als wenn du mit 100 Frauen Unzucht machst. Subhanallah. Subhanallah. Das ist gewaltig. Ja, diese Sache ist gewaltig, Zinsen zu nehmen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass es, wenn du nicht damit aufhörst oder wenn du Zinsen nimmst, dann bereite dich auf einen Krieg vor von Allah und seinem Gesandten. Und wenn Allah dein Feind ist im Krieg oder eben nicht im Kriegszustand, wer will dich dann noch retten? Was willst du gegen Allah machen? Deswegen denke gut nach, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder. Zinsen ist kein Spiel. Zinsen, da sollte man sich fern davon halten. Überall, wo Zinsen auftauchen, guck, dass du ganz weit weg davon bist. Subhanallah. Sei nicht so lässig mit dieser Sache. Achte darauf, dass du keine Bank hast mit Zinsen. Dass du nicht Zinsen nimmst, dass du nicht Zinsen gibst, dass du nicht Zinsen aufschreibst. Oder einen Vertrag aufschreibst, das mit Zinsen hat. Darüber gibt es viel zu erzählen, aber Zinsen, subhanallah, Zinsen, sei es im Sparbuch oder sei es in anderen Verträgen, man muss darauf aufpassen, man muss seine Verträge mal checken lassen. Man muss wirklich mal gucken und aufpassen, dass man korrekt spart. Du kannst sparen, anders sparen, du musst nicht mit Zinsen sparen, subhanallah. Du musst nicht mit Zinsen diesen Vertrag nehmen. Diese Sache tun viele Leute vernachlässigen und dann wundern sie sich, warum sie kein Erfolg haben, warum ihr Haussegen schief hängt. Ja, wenn du dieses Haus mit Zinsen gekauft hast, was erwartest du von diesem Haus? Subhanallah. Was erwartest du von einem Auto, das du mit Zinsen gekauft hast? Ja, nach 2, 3 Wochen hast du es gegen die Wand gefahren. Du fragst dich, warum? Subhanallah. Deswegen, diese Sünde ist eine zerstörende Sünde. Und die meisten heutzutage, sie wissen nicht, dass es sie zerstört. Sie fragen sich, warum? Ich bin doch so gut, ich bete doch fast doch. Nimm doch nur Zinsen. Nein, es ist nicht nur Zinsen, es ist ein Krieg von Allah. Subhanallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Meine lieben Geschwister, das sechste, was aufgezählt wird, ist Aklu mal al-Yatim. Das Essen des Vermögens von einem Waisen, wenn dir ein Waisenkind anvertraut wird. Sei es im Waisenhaus oder bei dir zu Hause. Und dieses Waisenkind kommt mit einem bestimmten Vermögen. Subhanallah. Und die Gelehrten streiten sich darüber, was bedeutet genau Weise, ob er jetzt nur den Vater verloren hat oder auch Vater und Mutter verloren hat. Aber wir nehmen mal, Vater und Mutter verloren hat, er hat niemanden mehr, zu dem er hingehen kann und du kannst auf den Weisen aufpassen. Und ja, dieses Kind erbt natürlich ein bestimmtes Geld. Sein Vater hinterlässt oder seine Eltern hinterlassen ein bestimmtes Geld. Und dieses Geld, das du nimmst und sagst, ja, jetzt bin ich reich, jetzt mache ich damit, was ich will, das ist nicht erlaubt. Du darfst von dem Geld nehmen, so viel wie du brauchst, um den Weisen zu versorgen, aber der Rest liegt bei dir, subhanallah. Du darfst nicht übertreiben und sagen, ja, ich kaufe dir jetzt ein Ferrari, in Wirklichkeit kaufst du dir selber ein Ferrari damit und solche Sachen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil das ist Geld, was nicht dir gehört. Und du gehst mit dem Geld, was nicht dir gehört, verschwenderisch um und das könnte dieses kleine, weise Kind gebrauchen und du tust es einfach verschwenden, subhanallah. Deswegen, das Vermögen eines weisen Kindes ist sehr, sehr geschätzt und es darf nicht einfach so verschwendet werden und es muss in vertrauenswürdige Hände reinkommen. Subhanallah. Und nur die Vertrauenswürdigen dürfen solche Sachen bearbeiten. Na'am. Als nächstes sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was eine zerstörende, die sechste zerstörende Sünde ist, wenn jemand in der Schlacht vom Kriegsfeld wegrennt und seine Freunde, seine Soldaten im Stich lässt, ist eine große Sünde bei uns im Islam. Ja, und das ist, jene die Soldaten, die kämpfen selbst, die deutschen Soldaten, die können diese Sache bestätigen. Wie schlimm wäre das, wenn du in einem Gefecht bist und der Freund, der dir eigentlich Rückendeckung geben sollte, der dich mit dir kämpft sozusagen, auf einmal dich verlässt und wegrennt, um sein eigenes Leben zu retten und er lässt dich hinten da. Subhanallah. Oder du bist sogar verletzt und er verlässt dich, weil er Angst hat oder sonst irgendwelche Sachen, irgendwelche Gründe hat, wegzurennen. Das heißt, er rennt vom Schlachtfeld weg, er rennt vom Krieg weg. Das ist eine zerstörende Sünde. Subhanallah. Damit kommt man auch sowieso nicht klar. Es ist ja nicht so, dass ich aus Erfahrung sprechen würde oder so etwas, aber man kennt das genug aus Erzählungen. Subhanallah. Wie schlimm sowas sein muss, was für ein Trauma man hat. Und wie ist das dann, wenn du später im Nachhinein, du bist weggerannt und viele deiner Freunde und Bekannten sind vielleicht da gestorben, und du kriegst dann ein Trauma. Du sagst, warum habe ich die im Stich gelassen? Es zerstört einen einfach. Es vernichtet dich. Subhanallah. Und das ist damit gemeint. Subhanallah. Wenn du das Schlachtfeld einfach verlässt, abhaust und deine Leute im Stich lässt. Das ist nicht erlaubt in unserer Religion. Subhanallah. Und die letzte, ja, die siebte ist, wenn du einer unschuldigen, rechtschaffenen Frau, gläubigen Frau, ja, Unzucht vorwirfst. Wenn du sagst, sie hat Zina gemacht, sie hat Unzucht begangen und du hast keinen Beweis dafür. Subhanallah. Diese Sache wird bei uns bestraft. Wer so etwas behauptet und hat keinen Beweis, er wird im Islam bestraft. Subhanallah. Gesetzlich wird er bestraft. Subhanallah. Aber zusätzlich zu dem ist es eine vernichtende Sünde. Wenn du das einfach so machst, um ihr eine reinzudrücken, ja, um sie zu blamieren sozusagen oder ihren Wert zu mindern bei den Leuten, damit sie keinen anderen mehr heiratet oder so, das ist eine gewaltige Sünde, eine Sünde, die dich vernichten wird, subhanallah, die dich zerstört. Du kannst natürlich bereuen. Bei all diesen Sachen, die wir erwähnt haben, kannst du natürlich bereuen, kannst du zurückkehren. Aber dein Leben wird nicht mehr so sein, wie es vorher war, subhanallah. Das zerstört dich. Das ist eine heftige Sache. Deswegen sollten wir uns davon fernhalten. Deswegen sollten wir uns dafür fürchten, dass wir Schwestern etwas vorwürfen, wofür wir kein Wissen haben. Dass wir Schwestern sagen, ja, du machst so und so und so und sie ist eine rechtschaffene, eine keusche, eine gläubige Frau und du wirfst ihr so etwas vor. Das ist eine gewaltige Sünde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und inshallah ta'ala war das ein Nutzen für euch, damit ihr davon lernt und diese Sachen nicht macht. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.